So, im letzten Schuljahr haben wir gelernt über den Backformen, Blechen, die wir im Ofen benutzen. Etwas haben wir auch gelernt über den Ofen allgemein. Und dann gehen wir jetzt noch einige Halachot, das betrifft den Ofen. Was wir schon erwähnt haben letzte Woche, dass erwünscht eigentlich ist, dass man soll einen Ofen für milchig, einen für fleischig und einen für Paare. Aber weil wir wissen, das ist ein Problem, auch Platz, Ort, auch wir wohnen meistens in gemietete Wohnungen, ist auch teuer zu machen. Deswegen sind die Poskim bei dem Thema, was betrifft Ofen, versucht man leichter zu machen. Wie schon erwähnt, letzte Woche darf man auch einen Ofen benutzen für fleischige Milchig, wenn wir das benutzen mit Essen, die nur ganz bedeckt sind. Das heißt, ich aufwärme oder koche, egal jetzt, was ich dort mache, aber das Essen ist so gedeckt, abgedeckt, dass kein Dunst rauskommt. So, jetzt, wir wissen aber, in einem Ofen wird auch gebacken, nicht nur gekocht. Und backen wir doch mit offen. Die Backformen sind offen, können wir auch nicht verschließen. Wie macht man? Haben wir auch schon vorige Woche erwähnt, und wir werden es heute noch einmal bald lernen, wie man das Kuscher macht von fleischig auf milchig oder von milchig auf fleischig und was man mit Paare. Beginnen wir jetzt mit dem Thema Paare. Ein Ofen, den wir benutzen für milchig oder für fleischig, dann darf man nicht in diesen Ofen vorbereiten ein Paare essen, der gegessen wird mit den anderen so, was der Ofen nicht ist. Zum Beispiel, das ist, wenn der Ofen fleischig ist und ich mache jetzt ein Paare-Essen, der gegessen werden wird mit milchig, darf man es nicht machen. Umgekehrt, wenn der Ofen milchig ist und der Paare-Essen ist vorbereitet für ein fleischiges Essen, das darf man auch nicht machen. Und das ist auch Livnei Sfarad. Wir haben erwähnt vorige Woche, dass für den Sfaradim geht das ja, aber in diesem Fall geht das nicht. Das heißt, in den gleichen Tag, so wie ich fertig bin mit den Fleischigen, will ich Paare machen, damit Milch gegessen wird oder umgekehrt, das darf man nicht machen. Haben wir trotzdem gekocht oder gebacken ein Paare essen? Sagen wir zum Beispiel, wir haben Chalot gebacken. Chalot für Schabbes und der Ofen ist ein milchiger Ofen. Und wir haben das nicht bedeckt, und normal bedeckt man nicht Challes, wenn man die backt. Ist der Ofen nicht genug sauber gemacht worden, ist der Essen milchig. Wir haben gesagt, es ist milchig und ich mache es für Schabbes und fleischig, darf man die Challah nicht essen jetzt mit Fleisch. Wenn jemandem sowas geschehen ist, oder umgekehrt, man darf die Challah essen, nur nicht zusammen mit dem Fleisch. Ich kann es essen bei dem Fleischigen essen. Ich habe zum Beispiel gegessen jetzt Fleisch und ich habe die Challah, die Paare war ist, aber die ist gebacken worden in einem milchigen Ofen, der nicht richtig sauber gemacht ist und bestimmt nicht 24 Stunden gewahrt. Morgen. Dann darf man die Challah essen. Ich habe Fleisch gegessen, kann ich nach dem Fleisch die Challah essen. Ich kann vor dem Fleisch, aber zusammen darf die nicht gegessen werden. Das ist so. Wenn haben wir richtig sauber gemacht den Ofen und gewartet 24 Stunden, dann können wir essen die Paare mit Fleisch oder Milch. Das heißt, es gibt so einen Begriff in Halacha, der Essen ist nicht fleischig, nicht milchig, aber er heißt Becheskat. Becheskat ist, war der Ofen fleischig, ist der Becheskat Besari. Weil milchig ist der Becheskat Chalavi. Das heißt, zum Beispiel, wenn wir machen so ein Pave Brot, und ich will jetzt ein Sandwich machen, der Ofen war fleischig. Ich mache mein Sandwich und ich lege rein Käse zwischen in den Sandwich. Das ist nicht so üblich. Auch wenn 24 Stunden war und er war nicht genug sauber. Aber war 24 Stunden war genug sauber, gibt es sehr viele Posken, die sagen, man kann die Pave Brot benutzen, auf milchig oder auf fleischig, wie man das möchte. Und gibt es sehr viele Poskim, die sagen so, wenn wir keine 24 Stunden haben, es ist jetzt Freitag oder, und wir haben einen milchigen Ofen und wir haben etwas milchig gebacken und wir wollen jetzt die Chalot für Shabbos machen. Was macht man? Oder es sind Gäste gekommen und wir müssen den Ofen haben, ist er fleischig und ich brauche jetzt milchiges Essen oder umgekehrt. Geben sehr viele Poskim, sagen wir, wir können so machen, große Poskim, wie der Minchat Yitzchak oder andere, dass man kann den Ofen brennen lassen, erstens sauber machen. Dann ist milchig, sagen wir, ich will jetzt Chalot machen, richtig sauber machen, mit Spülmittel und dann ein paar Minuten lassen auf den höchsten Temperatur. Und dann können wir Pave machen und die Pave essen mit Fleischiges auch. Hat jemand ein Irrtum gemacht? Allgemein. Und wir haben benutzt einen milchigen Ofen, fleischiges Essen zu machen oder umgekehrt. Da muss man jetzt den Ofen kaschen. Ein Ofen kaschen ist nicht immer leicht, aber meistens in die heutigen Ofen ist es nicht so schwierig. Normaler Ofen zu Hause ist glatt, alles ist schön und man muss es richtig sauber machen und immer sauber machen mit Spülmittel. Spülmittel ist Pogem. Das ist wichtig, dass auch mit Spülmittel gemacht wird oder mit Spray oder mit was es gibt, ein Spülmittel. Und dann den 15-20 Minuten lassen den Ofen ohne nichts, was drin, auf den höchsten Temperatur laufen lassen. Jetzt kommen wir zu ich habe schon diesen Begriff einmal hier erwähnt, und das ist der Begriff, es gibt ein Ma'achal Isur, es gibt Bala Etera und Bala Isur. Es ist ein Unterschied, wenn ein Ofen ist fleischig und milchig, aber der Fleischig und Milchig sind Kusher. Und es gibt aber einen Unterschied, wenn der Ofen, man hat gemacht zusammen, ist es auch nicht Kusher mehr. Aber das heißt Bala Etera, das war Kuscheres Essen. Und es ist ein großer Unterschied, wenn der Essen nicht Kusher, der Fleisch ist nicht Kusher, und dann heißt Bala Isura. Wir werden noch sehen, was der Unterschied ist, aber auf jeden Fall, dieser Begriff ist wichtig zu behalten. Ein Ofen, wo wir gebacken oder gebraten, ein Machal Isur. Machal Isur heißt ein treifes Essen, nicht ein kuscheres Essen. Dann die Backform, oder die Netz, was es gibt drin in den Ofen, die muss man machen Libun Chamur. Libun Chamur heißt, halten im Feuer, bis er wird rot und es kommt schon Feuerspenden, springen von ihnen raus. Das ist Libun Chamur. Der Ofen selber ist reicht Libun Kal. Libun Kal in dem Fall heißt, wir lassen ihn so 30, 40 Minuten in den höchsten Temperatur und dann ist das erlaubt. Das betrifft natürlich, wenn wir einen Ofen entweder im Urlaub fahren, wir haben eine Wohnung, es gibt dort einen Ofen, oder haben wir eine Wohnung gemietet und dort ein Ofen da ist. Natürlich kommt darauf an, ist das nicht Porzellan, aber heute gibt es auch nicht mehr Porzellan oder die anderen Sachen. Normal ist das Metall oder Teflon, wie das heißt. Und das kann man, darf man kaschen. Natürlich ist der Ofen jetzt sehr vernachlässigt, ich meine jetzt sehr alt und zerbrochen und zerklappt, muss man es einmal sehen. Aber wenn er ist normal, ein normaler Ofen, muss man ihn richtig sauber machen, warten natürlich die 24 Stunden und dann im Lassen so ein mindestens 30, 40 Minuten auf den höchsten Temperaturen läuft. Es gibt Moscheen, die versuchen, wir wissen, auf den Tür, auf jeder Tür gibt es so ein Gummi. Hinter diesem Gummi kommt manches Mal auch ein Fettens. Und wenn wir auch den Ofen lassen, 2 Stunden, wird der Fettens dort bleiben. Manches Mal ist möglich, diesen Gummi abzunehmen. Es gibt mit Schrauben und man kann ihn abnehmen. Man kann ihn abnehmen und richtig zurücklegen, weil wenn man nicht richtig zurücklegt, dann ist es nicht gut. Dann wäre das Richtige, dass man es abnimmt, man sauber macht und man lässt den Ofen auf den ersten Temperaturläufen ohne den Gummi. Und dann mit dem Gummi zusammen wieder einmal 20, 15 Minuten reicht. Sollen wir den Gummi nicht abnehmen können, dann ist wichtig, dass wir hinter dem Gummi, man kann den Gummi ein bisschen so heben und dort hinter dem Gummi richtig sauber machen mit Putzmittel. Wichtig in diesem Fall ist Putzmittel oder Spray. Und dann können wir den oben koscher machen. Und es reicht, wie gesagt, Libun Kal. Jetzt gehen wir zu dem, was ich heute angefangen habe, dass wir haben nur einen Ofen zu Hause und wir wollen diesen Ofen benutzen, auch für milchig, auch für fleischig. Das heißt so, der Chatchila zuerst bei normalen, ich habe einen Topf und ich will diesen gleichen Topf jetzt für milchig und fleischig, das erlauben nicht die Poskim, besonders nicht heutige Zeiten, ehemalige Zeiten, vielleicht es war ein Problem, ein Topf. Heute ist nicht ein Problem, ein Topf. Wir können 2 Töpfe haben, einen fleischig, einen milchig und noch sogar einen dritten für Paare. Das soll heute kein Problem sein. Der armste Mensch kann auch 2 Töpfe haben. Natürlich, wenn wir kommen auf irgendwie in einen Urlaub und wir haben nicht nur einen Topf, es gibt keine Möglichkeit, einen anderen Topf, wir werden doch natürlich fragen, nicht heute, sollen wir einen neuen Topf kaufen und wir haben keine Mikwe? Und da, was machen wir? Aber lassen wir jetzt das weg. Töpfe können wir 2 haben. Das soll kein Problem sein. Aber Ofen ist problematisch. Jeder von uns weiß, ein Ofen ist problematisch. Besonders, wo man wohnt, in einer Mietwohnung. Und ich möchte den Ofen für Fleisch und Milch. Wie gesagt, haben die Poskim gesagt, in dem Fall darf wir auch Fleisch und Milch. Wir sollten nur wissen, wie man das macht. Einmal ist so. Einmal ist, das muss so sein, wir müssen warten, 24 Stunden haben wir fleischig benutzt, sagen wir, der fleischig haben wir benutzt bis 12 Uhr Mittag. Dann nach 12 Uhr muss ich warten bis nächsten Tag 12 Uhr Mittag, volle 24 Stunden, nach wenn ich das Essen rausgeholt habe, ohne überhaupt zu benutzen, das heißt stillstehen 24 Stunden und der Regel in Halacha ist, warum gerade 24 Stunden? 24 Stunden heißt es in dem Begriff in der Halacha Tamon Nifgam. Wir sagen so, von dem Dunst, dem Dampf, es kommt raus von dem Essen, der ist natürlich in einem Ofen ist er mehr als 45 Grad, mehr als Yatzoletet. Und wenn er mehr als 45 Grad, dann wird er eingeschluckt in den Metall, in den Ofen. Außerdem, dass es spritzt, verschiedene Essen, kommt auch, wird angemacht auf den ganzen Ofen. Nach 24 Stunden haben uns die Weisen, Chazal, haben festgelegt, Ta'amon Nifgam, Der Tarm von den Essen mit 24 Stunden hat er nicht mehr den Geschmack. Er kann mehr keinen Geschmack haben. Das heißt, 24 Stunden ist der Essen nicht mehr ein Essen. Das, wir meinen jetzt der Essen, der eingesaugt ist in dem Metall. Der ist mehr kein Essen. Das Gleiche ist auch in einem Topf. Wenn wir nehmen einen Topf, einen fleischigen Topf, und wir haben den Topf auch sogar nicht gewaschen. Nach 24 Stunden, wenn er steht so draußen, ist das mehr kein Essen. Gehen wir zu den Ofen zurück. Einmal muss es ganz volle 24 Stunden stehen. Nach dem Ausholen des ersten Fleisch oder Milch. Das zweite Bedingung ist, man soll es richtig sauber machen. Den ganzen Ofen drehen, alle Wände, alle richtig sauber machen. Sauber machen, wie gesagt, ist wichtig, das mit Spülmittel, Spray oder was anderes, weil das ist auch Problem. Das macht auch den Essen nicht mehr als mehr Essen. Und das ist auch wichtig. Richtig ist, dass man putzt vor die 24 Stunden und dann braucht man 24 Stunden. Aber wenn ich habe es gemacht später zum Beispiel, wenn der Ofen noch so Eis ist, dauert auch noch 2 Stunden, 3 Stunden ist er noch Eis und ich kann ihn nicht sofort saubern, dann können wir es auch machen später oder Ende die 24 Stunden. Lieber wäre, zum liebsten wäre, bald Anfang vor die 24 Stunden warten, den Ofen richtig gründlich sauber zu machen mit Spülmittel. Das ist zwei. Eins habe ich gesagt, 24 Stunden und sauber machen. Sauber machen vorher, wenn es geht nicht, nach die 24 Stunden. Drei. Nach die 24 Stunden machen wir den Ofen an für 15, 20 Minuten, Maximum 25 Minuten, aber es reicht auch 15, 20 Minuten, auf den höchsten Temperatur. Oder, wenn wir wollen, nicht auf den höchsten Temperatur, können wir auch zum Beispiel, wenn wir haben jetzt Chalot gebacken, 200 Grad, und im Ofen gibt das 300 oder 400, brauche ich mal 400, reicht es auch, wenn ich mache 200 und ich lasse 15, 20 Minuten, reicht es auch. Oder es war sogar ein milchiges Essen und ich habe nur 120 benutzt, kann ich auch 120 für 15 Minuten machen und das reicht und man kann jetzt den Ofen nutzen für die andere Sache. Es gibt hier noch verschiedene Sachen, verschiedene Hinweisungen. Wie schon gesagt, das ist normal bei Teffe, so sagen die Poskim, man soll sich nicht verlassen, dass ich habe nur einen Topf und ich kann den Topf, obwohl grundsätzlich halachisch ist es erlaubt, aber wir sollten das nicht machen, weil das kann zu Irrtum bringen. Ich habe gemacht fleischig und ich habe gemeint Kuscher und milchig. Lohnt sich nicht, man soll es nicht tun, für immer. Aber beim Ofen haben die Poskim gesagt, dass die das machen können, ja. Was wir jetzt gesagt haben, die drei Sachen, 24 Stunden warten, richtig, gründlich, saubern und anmachen den Ofen für 15, 20 Minuten, das ist eines. Gibt es andere große Poskim natürlich, die machen das ein bisschen leichter. Man muss nicht so lang, alle drei muss nicht so ganz sein. Das heißt so, 24 Stunden ist sehr üblich, aber wenn ich habe nicht die 24 Stunden, dann muss man das sauber machen. Sauber machen auf den kann man nicht verzichten. Und wie gesagt, sauber machen mit Spülmittel. Das Liebste wäre mit Spray oder mit einem anderen Spülmittel, scharfes Spülmittel. Und das Spülmittel ist, kann man so sagen, der ersetzt, kann als Ersatz, nicht voller Ersatz, aber als Ersatz die 24 Stunden. Ich habe erklärt, die 24 Stunden haben Chazal gesagt, 24 Stunden Nifgam, das heißt, hat nicht mehr den Geschmack. Nifgam, er wird kaputt, der Geschmack wird kaputt. Wenn wir legen jetzt ein Spray, Ofenspray oder Spülmittel, egal welches Spülmittel, ein scharfes Spülmittel, auf einen Essen, kann man nur noch essen, ist aber mehr kein Essen. Bestimmt ist mehr kein Essen. Deswegen kann das als Ersatz, wenn ich keine 24 Stunden habe, können wir das auch, so schreiben viele Poskim, können wir auch mit richtig sauber machen, mit Spülmitteln. Und dann, das ist interessant, steht auch natürlich von sehr großen Poskim, auch von Shofana Ruch Harav, dann ist wichtig, dass wir reinstellen ein Glas oder einen kleinen Topf mit Wasser in den Ofen und wir machen den Ofen an und dann kommt der Dunst raus von dem Topf, von dem Wasser und es reicht, wenn der Dunst zum Beispiel nur eine, zwei, drei Minuten mit dem Dunst und dann kann ich es benutzen, war es fleischig, kann ich jetzt machen milchig, war es milchig, kann ich jetzt sofort fleischiges Essen machen. Man fragt noch eine Frage nach Halacha, wenn wir jetzt den Ofen entweder für 10, 15 Minuten oder weniger Zeit nur Wasser zum Ausnutzen. Das heißt, ich kann nehmen Wasser, heißes Wasser, kochendes Wasser, und setze in einen heißen Ofen rein, dann kommt noch 2, 3 Minuten Dunst, nach einer Minute, 2 Minuten kann ich weiter benutzen. Brauche ich jetzt den Ofen ausmachen, kalt werden und dann benutzen, Milchig oder Fleischig, was es war, nicht die andere Seite, oder kann ich sofort mit die Hitze schon, was da ist, den Ofen benutzen? Ja, wir dürfen mit die Hitze, die schon da ist, den Ofen benutzen. Das heißt, wir müssen nicht jetzt den Ofen ausmachen, kalt werden und wieder Eis machen. Jetzt, wie Eis er ist, können wir sofort den Ofen benutzen. Alles, was wir hier da gesprochen haben, ist jetzt mit dem, was ich jetzt heute Anfang den Shio erwähnt habe. Das ist Bala Etere. Bala Etere heißt kuschere Fleisch oder kuschere Milch. Aber das ist nicht auf in einem Ofen, wo wir haben zusammen Milch und Fleisch gekocht oder gebacken. Oder ein Ofen, der reife ist, weil es war kein kuscheres Fleisch oder was anderes, nicht kuscher. Da ist ein ganz anderes Problem. Das ist was anderes, was zu tun. Da ist Bala Etera, das heißt, es war fleischig, nicht Fleisch und Milch zusammen. Fleisch und Milch zusammen ist viel schwieriger. Ist, wie wir schon vorher gesagt, was ist der Kuscher machen? Was wir hier sich verlassen, ohne 24 Stunden, nur mit richtig gründlich sauber machen und eine Itze, wenn wir haben ein bisschen Wasser und der Dunst aus ein bisschen Wasser, das ist nur Bala Etera. Bala Etera heißt, der hat eingeschluckt, kuscheres Essen, es war Fleischekuscher oder Milchekuscher, dann kann ich das machen. Wie gesagt, nach Shulchan Aruch Harav und noch viele andere Poskim reicht das auch mit den Dunsten. Und bestimmt, das will ich noch einmal wiederholen, der Saubermachen mit Spülmittel, der ist allen wichtigsten in dem Fall. Heute gibt es, ich habe nicht gesehen heute ein Ofen, der aus Email kann, gibt es ja vielleicht, Porzellan gibt es nicht mehr, aber Email ja. Wenn wir haben die Möglichkeit, wenn wir uns wählen einen Ofen, wäre richtig, dass wir keine Email, besonders nicht keine Porzellan nehmen, nur ein Teflon oder Metall, so Metall. Es gibt in einem Ofen manchmal, wenn er ein bisschen älter ist, dann wird es auf verschiedene Flecken im Ofen. Und wir denken, das ist Schmutz. Das ist kein Schmutz und das muss man auch nicht sauber machen. Oder es wird, ich weiß, manchmal wird auch verrostet. Das hat nichts zu tun jetzt mit Kuscher, mit Nicht-Kuscher. Wenn es gibt so ein dunkler Fleck, im Ofen wird mit der Zeit wird dunkle Flecken oder wird was angebrannt und geht nicht mehr ab. Oder Rost, wie gesagt, oder was anderes, das ist kein Schmutz, das müssen wir uns nicht jetzt vermieren, das sauber zu machen. Heute gibt es wirklich sehr gute Putzmittel für Ofen, und wenn wir diesen Putzmittel benutzen, auch vorsichtig muss man sein mit den Enden bei so einem Putzmittel, wenn wir den Ofen richtig in alle Seiten, alle Wände, oben, unten richtig sauber machen, dann können wir, wie gesagt, benutzen den Ofen fleischig, dann milchig und so weiter und so fort. Dann gibt es ein interessanter Ofen, ich habe es in Israel gesehen, ich weiß es nicht, wie das hier ist. Er schreibt hier sogar, es gibt verschiedene Muster, einer schreibt hier, es ist ein Sauter, Muster 7901. Das ist so ein Ofen, der als sich selber sich selber reinigt. Es gibt so einen Ofen, was man kann nach jedem benutzen, gibt es so einen besonderen Knopf, der bringt den Ofen, glaube ich, bei ungefähr bis zu 500 Grad. Das ist, gibt gar nicht in einen Ofen zu Hause gibt es gar nicht. In dieser Ofen ist es so eingearbeitet, er kommt bis ungefähr 500 Grad. Und wenn er kommt zu 500 Grad, eigentlich bleibt nichts. Alles, was war, ist verbrannt und es ist mehr kein Essen, es ist mehr kein Geschmack, und es ist mehr gar nicht. Und dieser Ofen arbeitet auch, er hat so ein, ich weiß nicht, wie der Patent arbeitet, dass er kühlt. Von der Außenseite kühlt er. Von innen ist er sehr heiß und von außen kühlt er. So ein Ofen, wenn jemand hat so einen Ofen, ich habe es gesehen, dass kann er fleischig benutzen, nimmt raus den Fleischig und macht an den Knopf für die große Hitze oder für die Hitze, die ungefähr 500 Grad, und er macht aus dem Knopf, das heißt, er macht sich selber automatisch für einige Minuten, und da kann man sofort machen, milchig oder umgekehrt. Ich brauche nicht jetzt noch einmal das sagen, dass alles, was wir da ersprechen, betrifft nur Ofen und nicht die Backformen, nicht Töpfe oder Backformen oder Blechen, was wir in den Ofen einsetzen, haben wir gelernt letzten Shiur, das hat wirklich eine ganz andere Halacha. Das braucht Libun Chamur, wie wir schon erwähnt haben. Dann geht das hier, was heute gibt das fast nicht. Es gibt so einen kleinen Ofen, wenn man hat nicht einen großen, gibt es so einen kleinen Toasterofen, der ist problematischer wie ein normaler. Da kommt es jetzt eine Halacha, die, glaube ich, bei jedem zu Hause heute gibt es schon eine Mikrowelle. Und was ist eine Mikrowelle? Ich habe mitgenommen, natürlich kann ich lernen, ich habe zu Hause so ein ganzes Buch, der behandelt Mikrowelle. Nun, was ist Mikrowelle? Und Forschung, halachische Forschungen, was ist Mikrowelle und wie kann man Mikrowelle benutzen? Weil bekannt ist so, eine Mikrowelle arbeitet mit Radio, wie heißt das? Radiowellen. Radiowellen. Und die Radiowellen, die ützen nur das Essen und nicht den Ofen oder die Mikrowelle wird gar nicht erhitzt. Nur das Essen direkt. Wenn wir legen den Essen in ein Metall, dann springt das zurück. Das heißt, er bekommt zurück die Wellen. Jetzt ist die Frage, was ist eine Mikrowelle? Kann man eine Mikrowelle, es gibt hier verschiedene Fragen. Erstens, was ist eine Mikrowelle? Und hier gibt es verschiedene interessante Fragen. Kann man kaschern in einer Mikrowelle? Wie wäre es, wenn wir Mazot oder Brot backen in einer Mikrowelle? Heißt das gebacken? Braucht man Chala nehmen? Kann man Amuzi lechem in Haaretz machen? Ein Problem, darf man in einer Mikrowelle fleischig und milchig benutzen? Kann man eine Mikrowelle kaschern zwischen fleischig und milchig? Oder für Pesach kann man eine Mikrowelle? Ist das ein Unterschied, wenn die Wände sind aus Porzellan oder was anderes? Und noch viele ist Klirishon oder Klischeni wegen Shabbos. Atmana wegen Shabbos, viele Sachen, jetzt mit für Kranke, wenn man muss etwas aufwärmen am Shabbat, ist lieber Mikrowelle oder lieber nicht Mikrowelle. Ist Bishulakum dein Mikrowelle, aber es gibt kein Bishulakum. Doch verschiedene Fragen, und die betreffen auch später, zu, was wir noch lernen werden, den Geschirrspülmaschine. Auf jeden Fall, was wir da lernen können, ist so. Es gibt zwei Sorten, grundsätzlich gibt es zwei Sorten Mikrowelle. Es gibt eine Mikrowelle, die nur Mikrowelle ist, und es gibt eine Mikrowelle, die heißt, in Hebräisch heißt das, die hat Marechet Hashchama. Die hat so eine Spirale, und die kann man auch grillen, oder wir wollen dunkel machen ein Essen, und dann die Mikrowelle benutzen, dann ist die zwei, haben zwei Alachot, die Mikrowelle. Ich habe zum Beispiel zu Hause so eine Mikrowelle und die kann man auch als Grill benutzen. Das heißt, man rechet Aschama, dunkel machen in Essen oder also so ein bisschen trocknen den Essen. So, die Mikrowelle, die hat so einen Spirale für Grillen, ist eigentlich wie ein wie jeder Ofen, wie jeder elektronische Ofen, wie jeder Ofen. Und was wir gelernt haben, betrifft auch diesen Ofen als Mikrowelle. Was wir alles gelernt haben, mit Fleisch, mit Milch, mit alles, ist egal. Mikrowelle, aber das hat nicht eine Allah auf eine Mikrowelle. Und wie gesagt, wenn so eine Mikrowelle muss man koscher machen, ist wieder warten 24 Stunden und sauber machen und reinstellen Wasser und lassen den Wasser ausdunsten. Ist das aber eine andere Mikrowelle, die normale Mikrowelle, oder ich habe so eine Spirale und ich benutze die Spirale nicht, ich benutze niemals die Spirale, nur als Mikrowelle benutzt wird, ist jetzt so, es ist die Frage, darf ich das für fleischig und menschlich benutzen? Die Poskim sagen so, nach viel Diskussion, man darf es für fleischig und menschlich, wenn der fleischig oder der milchig ist überdeckt. Wenn ich gebe es rein in die Mikrowelle und der überdeckt, er muss nicht so richtig, so genau überdeckt sein wie in einem Ofen normal, aber er soll schon überdeckt sein. Der Grund ist, weil der Mikrowelle richtig, dass die wärmt nur den Essen. Aber wenn der Essen schon aufgewärmt ist, dann kommt Dunst raus. Wenn wir lassen, zum Beispiel, es gibt gute Mikrowellen, nach einer Minute oder zwei Minuten kocht der Essen und der Dunst, der da rauskommt, der ist schon 45 Grad Eis. Und wenn er kommt jetzt in den Ofen, ist das fast so gleich wie ein Ofen. Ein Ofen ist aber alles Eis und hier ist alles kalt, aber der Dunst ist genug Eis. Deswegen ist richtig, dass man das überdeckt. Ich weiß nicht, man darf so 100% verschließen in einer Mikrowelle. Es gibt Mikrowellen, wo man darf nicht 100% verschließen, sondern lassen ein klein bisschen offen. Wenn das nur so bedeckt ist, darf man es benutzen, auch für fleischig, auch für milchig. Lieber natürlich ist, dass wir sagen, eine Mikrowelle, wir benutzen eine Mikrowelle oder für fleischig oder für milchig. Ist der Fall, dass wir haben eine Mikrowelle benutzt jetzt für fleischig, offen, mit einem offenen, aber das war nicht gut überdeckt, und ich möchte das jetzt etwas milchig aufwärmen oder umgekehrt, macht man so, man nimmt ein Glas Wasser und man legt da rein in den Wasser entweder ein bisschen Spülmittel oder eine Zitrone. Und wir machen an die Mikrowelle und lassen die Wasser dunsten. Man muss nicht die ganze Glas, aber ein Teil, ein Drittel, die Hälfte des Wasser, die ausdunst, dann können wir sofort benutzen, wenn das eine Mikrowelle ohne Spirale für Grill, ohne Grillspirale, können wir die Mikrowelle sofort benutzen, ist das für Fleisch zu milchig, Milch zu fleischig oder sogar für Pesach. Für Pesach wäre richtig, er schreibt hier, das wäre richtig, dass wir 24 Stunden warten, auch normal. Aber die andere Poskim, Mikrogale Pesach, Basar Chalav, die ganze, die Maskanot. Maskanot heißt die Ergebnisse, Pesayin. Er sagt so, das ist ein Keule, das ist ein Keule in Yerushalayim, die sind ein Teil von den Machon Madal-Technologien in Janeiro. Das heißt, die versuchen zu lesen, die Probleme, technologische Probleme in heutigen Zeiten. Er schreibt so, zuerst wäre es richtig, dass wir sollen Mikrogale lo ashchama, das heißt Mikrogale ohne Spirale, wäre richtig, dass wir 24 Stunden warten. Wenn wir 24 Stunden nicht warten können, oder wie gesagt, bei einem Ofen, dann ist sollen wir erstens das sauber machen. Und eine Mikrowelle ist viel leichter sauber zu machen. Und nachdem wir das sauber gemacht haben, sollten wir reinlegen, ein Topf kann man nicht sagen, aber etwas, ein Glas oder ein Schüssel, ein Glasschüssel mit Wasser. Da ist Spülmittel oder etwas anderes. Spülmittel ist manchmal sehr schwierig, ich habe es versucht. Spülmittel läuft auf in den ersten Momenten, das Wasser kommt raus und es hilft wenig. Dann habe ich gesehen, andere Postkim schreiben, man legt rein Zitrone. Zitronensaft, sondern eine halbe Zitrone oder zwei Viertel Zitrone. Oder ein kleines Glas, ein kleiner Mikrowelle, ein Viertel Zitrone. Mit die Schale reinsetzen in den Wasser. Und man lässt es dunsten, bis wir sehen, dass es tropft schon von dem Dunsten. Das heißt, in zwei, drei Minuten ist das gut. Das ist auch gut, Fleisch zu milchig, Milch zu Fleisch. Und natürlich zu Powder auch. Wenn wir wollen Powder essen mit Milch oder fleischig, und der Mikrowelle war fleischig und ich will es mit milchig, ist das Gleiche. Das ist eine Mikrowelle, die ist ohne Spirale. Eine Mikrowelle mit Spirale, haben wir gesagt, ist kuschel zu machen wie einen normalen Ofen. Und wie gesagt, nach dem Shulchan Aruch Harav, wenn es war fleischig und dann milchig, reicht das auch mit Se'ah, das heißt mit Dunst, wie wir vorher schon gesagt haben. Das heißt, in diesem Fall auch machen wir so die Mikrowelle, wenn wir haben eine Spirale, ein Grillspirale in die Mikrowelle, dann müssen wir das richtig sauber machen, die Spirale auch richtig sauber machen. Das mit der Bedingung, dass wir das benutzen. Es kann sein, eine Mikrowelle mit Spirale, ich benutze es niemals. Ich werde es auch niemals benutzen. Ist die Mikrowelle wie eine normale Mikrowelle. Aber wenn das ist mit einer Spirale, die ich die Spirale benutze, dann machen wir das wie bei einem normalen Ofen, was wir gelernt haben. Und statt jetzt anzumachen für 15, 20 Minuten, machen wir an den Mikrowelle mit Wasser, etwas in den Wasserspülmittel oder Zitrone und lassen das so ein paar Minuten. Das ist Fleisch und Milch und das Gleiche ist für Pesach. Der Pesach ist das Gleiche. Mikrowelle, natürlich, wie jemand kann sich erlauben, wenn er hat eine Mikrowelle direkt für Pesach, ist natürlich lieber. Aber wenn er das nicht erlauben kann, dann kann man so machen. Für Pesach wäre richtig, dass wir ja die 24 Stunden warten. Man kann nicht sagen, jetzt Pesach, ich muss es noch RF Pesach und ich kann nicht 24 Stunden warten. Für Pesach wäre richtig, dass sauber machen richtig, mit Spülmittel 24 Stunden warten, nach die 24 Stunden einsetzen, Wasser, kaltes Wasser und anmachen mit etwas in den Wasser, wenn es geht, und lassen dunsten, solange wie es wir sehen, der Mikrowelle ist voll mit Dunst, es tropft schon. Dann in einigen Minuten, in eine gute Mikrowelle, in einigen Minuten ist es geschafft. Jetzt haben wir in die Mikrowelle selber gibt es noch einen Teller. Es gibt einen Teller, manche haben so einen Teller, der dreht sich oder was anderes. Dieser Teller ist normal aus Porzellan. Hier in dem Buch, bei diesen Keulen, man schreibt das so, wir sollten, wenn wir wollen so machen, fleischig, milchig, mit Kaschmur, sollten wir den Essen stellen auf einen Teller. Das heißt so, ich hab einen Teller Essen, ich will einen Teller Essen jetzt aufwärmen. So, ich nehme noch einen größeren Teller als drunter den und so reinsetzen. Und die zwei Teller auf den Teller, den Mikrowelle. Wenn wir das nicht so machen können, dann können wir auch auf diesen Teller stellen. Und dieser Teller ist normal, entweder Porzellan, meistens ist es Glas oder Duralex, Pyrex, die als Glas behandelt werden, ist so, für den Sfaradim reicht das, wenn wir das rausnehmen, diesen Teller, und abspielen, und wir können benutzen fleischig, milchig, wir brauchen gar nicht was anderes, wie anderes Glas. Ashkenazim sind mehr bei diesem Thema und es wäre richtig, das mit richtig heißes Wasser zu begießen, aber nicht sehr heißes Wasser, das platzen soll. Wenn das Pyrex ist, wird es alten, aber wenn das ein Glas ist und nicht alten, dann soll man versuchen, mit einem Darm es reinsetzen und Kuscher machen zusammen mit der Mikrowelle. Während Pesach, wir lernen heute nicht Hilchot Pesach, aber während Pesach, wir wollen das auch so weitermachen, können wir auch, natürlich in Pesach auch machen wir weiter. So, das ist Mikrowelle, kurz, aber ich glaube, wir wissen jetzt, wie mit einer Mikrowelle umzugehen. Und jetzt kommt ein Ofentoaster. Ein Ofentoaster heißt, er hat so zwei Flächen, man legt rein, legt drauf ein Sandwich mit Käse oder Fleisch, egal jetzt was wir oben. Und wir legen das zweite Hälfte drauf. Das ist ein Toasterofen. Ein Toasterofen ist ein problematischer natürlich. Wenn wir wollen jetzt einen Toasterofen benutzen, ein Toasterofen diesen, was ich sage, ja, da ist eine Seite ist da und da ist angeschlossen andere, wir legen hier ein Sandwich und wir schließen ihn so. Das meint er jetzt hier als Toasterofen. Diesen Toasterofen, die zwei Platten haben nicht die Halacha wie ein Ofen, sondern die sind halachisch gesehen wie ein Backform, wie ein Blech in einem Ofen. Das heißt, die kann man Kuscher machen nur bei Libun Chamur. Und Libun Chamur, sollten wir wissen, nicht die Frauen, auch nicht die Männer, sind im Stand zu Hause fast. Ist man nicht im Stand zu Hause zu machen, Libun Chamur. Das heißt, wenn ich aber so einen Toasterofen, so ein wo man Sandwich zwischenlegt, dann soll man entweder das für fleischig benutzen oder für milchig. Grundsätzlich, wie gesagt, halachisch kann man es auch kuscher machen. Mit der Bedingung von 24 Stunden natürlich. Da muss man 24 Stunden warten, weil es ist Libun Chamur. Muss man es auch natürlich richtig sauber machen. Und dann Libun Chamur. Bei Libun Chamur ist so, bei Libun Chamur ist der Saubermachen weniger, spielt weniger eine Rolle. Warum? Bei Libun Chamur heißt, es wird so rot, wird ganz rot, dass der Essen alles wird also verbrannt. Das ist nicht mehr kennbar. Das heißt, der Saubere ist weniger wichtig, aber es ist sehr schwierig zu machen, Libun Chamur. Und man weiß nicht, wann heißt es schon Libun Chamur. Und ich glaube auch, wenn man so ein Platte Libun Chamur macht, wird es auch kaputt, der ganze Toaster. So, wie gesagt, grundsätzlich kann man es machen, Kuscher, aber empfehlen ist, dass man soll benutzen, einen Toasterofen, entweder fleischig oder milchig, wenn man möchte Fleisch und milchig, muss man zwei Toasterofen haben. Noch eine Halacha für heute. Ja, lernen wir noch eine Halacha und das betrifft jetzt ein Gerät, der ein Toaster, der heißt auch Toaster, aber der macht jetzt Brot, ja, trocknet Brot, Eistoaster, ja? Ja. In Hebräisch heißt es ein Matznem. Matznem heißt, der macht, wie heißen die trockene Brot, wie heißt trockene Brot in Deutsch? Zwiebel. Wie denn? Zwiebel. Oder Toast, normaler Toaster. Toastbrot. Toastbrot. Es gibt so Toaster, wo man legt rein eine Scheibe oder zwei Scheiben. Und so. Dieser Toaster ist so, das geht so Spiralen. Und es gibt auch in Restaurants gibt so eine Toaster, wie man legt ein Brot und der Brot dreht sich so auf einem Band, bis er fällt raus und dann kommt der andere. Aber das Gleiche ist immer so mit einer Spirale. Die Spirale ist rot und man tostet den Brot, man trocknet den Brot. Das ist eigentlich zu benutzen nur als Parve. Und da kann man vorbereiten, natürlich Toastbrot, und kann ich später benutzen, entweder mit Milch oder mit Fleischig. Aber der Toaster selber, der muss Parve bleiben. Es gibt ein wenn wir zum Beispiel jetzt so einen Toaster mit Irrtum oder nicht mit Irrtum, reingesetzt ein Brot, ein Sandwich, da war schon Butter beschmiert oder Käse, dann kann man nicht mehr diesen Toaster benutzen, auch nicht nach 24 Stunden, auch nicht nach, kann man nicht diesen Toaster mehr benutzen für Brot zu essen mit Fleischiges. Also in großer Zweifel kann man überhaupt diesen Toaster noch Parve machen. Es gibt eine interessante Sache in Alachan der Poskim. Normal geht das so, dieser Toaster, der zu Hause ist, wir legen rein es gibt so zwei Orte, wo man zwei Scheiben Brot reinsetzt, oder nehmen wir eine, ist egal, und wir drücken diese Scheibe nach unten und sie dann beginnt der Toaster zu arbeiten, und wenn der Brot fertig ist, dann springt er raus und der Toaster macht sich aus. Soll das sein, so ein Toaster, wo der Feuer ist schon an, sagen wir so, es geht mit dem Band, und ich habe dort reingelegt ein Brot, der beschmiert ist, schon mit belegt, ist belegt mit Käse oder Butter oder gelber Käse, egal jetzt was dort ist, und der war schon an, sagen sehr viele Poskim, das ist nicht milchig geworden, nicht fleisch geworden, weil es brennt ein Feuer in die Spiralen und da hat es nicht was eingesaugt. Das heißt, es kommt auch kein Dunst raus davon, und wenn das an ist. Wenn das aber nicht an, wenn ich lege das rein und das wird an, nur wenn wir einsetzen, da kann man es fast nicht koscher machen. So, jetzt lassen wir ein paar Minuten, wenn es gibt Fragen.